Mit der dreisten Abzocke bei Computerspielen reicht es mir nun endlich. Da programmieren Teams von 1 bis 200 Leuten über 1 bis 2 Jahre ein Spiel und schon wollen die Geld dafür haben, also bitte. Was bildet sich die Computerspielindustrie hier eigentlich ein? Entweder man arbeitet für Gottes Lohn oder man geht gleich in die Politik. Die Unterhaltungsbranche sollte von solch gierigen Firmen wirklich verschont bleiben. Was ist so schlimm daran, an diesem wirtschaftlichen und kreativen Erfolg der Spieleindustrie? Und wir haben sicherlich auch eine Reihe von Usern, die auch gut ausgebildete, exzellente Leute sind, die auf diesem Gebiet auch eine Existenz aufbauen wollen. Ja, in der Tat. Das muss ich auch sagen, dass man in der Spieleindustrie noch was verdienen kann, während in der wirklichen Kunst wegen des Internets immer weniger verdient werden kann. Die Fotografen werden alle arbeitslos. Filme werden weniger gedreht, die haben Schwierigkeiten. Sie wissen, inzwischen setzt die Spieleindustrie mehr um. Das heißt, die Spieleindustrie saugt ein bisschen die anderen auf. Und ich verstehe, dass Kreative in diese Industrie gehen. Aber die Frage ist, die wir ja nachher noch diskutieren werden, wenn Spiele süchtig machen, dann ist die Spieleindustrie sozusagen ähnlich ein bisschen wie, nicht ganz wie die Tabakindustrie, aber sie arbeiten mit etwas, was süchtig machen kann. Na bitte, da hört ihr es doch. In der Kunst ist kein Geld mehr zu verdienen. Der Lehrerexperte hat gesprochen. Die paar Millionen und Milliarden, die man in der Filmindustrie verdient, die braucht man schon für die Werbung und die Musiker nagen quasi am Hungertuch. Das Internet ist schuld. Hört ihr das? YouTube-Stars, ihr seid schuld, dass man in der wahren Kunst kein Geld mehr verdient. Ich habe zumindest den Respekt und den Anstand, nicht geklickt zu werden. Das einzige Geld, das man heute noch verdienen kann, ist in der Computerspielindustrie. In dieser nebulösen Industrie gibt es zwielichtige Zahlungsmodelle wie einen Fixpreis für ein Spiel in einem Geschäft oder die Free-to-Play-Abzocke. Hierbei kann der Spieler das Spiel so lange kostenfrei spielen, wie er will. Klingt ziemlich verdächtig. Nur die Vertreter der Videospielbranche behaupten, dass Free-to-Play-Titel ein faires Bezahlungssystem brauchen. Doch hören Sie selbst. Für Kinder sind sie wie ein Sog. Spieleseiten im Internet. Mädchen pflegen virtuelle Pferde, Jungen kämpfen gegen das Böse. Erstmal alles gratis. Doch um ein wirklich guter Mitspieler zu sein, muss man sich ausrüsten und Hilfsmittel kaufen. Die locken so, dass viele Kinder einfach zuschlagen müssen und Eltern hohe Rechnungen kriegen. Was erst kostenlos war, ist plötzlich teuer. Für die Spielebranche zählt das zu den erfolgreichsten Geschäftsmodellen. Und die Kinder zieht es immer tiefer rein in ihre Online-Parallelwelten, zeigt Olaf Lippegaus. Gut. Was die Frontal21-Redaktion des ZDFs hier nicht weiß, ist, dass sie einen Bericht über Pay-to-Win und nicht unbedingt über Free-to-Play macht. Doch Potato, Potato. Und nur weil es schon seit Jahren das erste Urteil gibt, dass sich Free-to-Play-Titel, die eigentlich Pay-to-Win sind, nicht Free-to-Play nennen dürfen, ist das noch lange kein Grund, nicht weiter auf diesen Spielen rumzuhacken. Doch was ist nun eigentlich das Problem mit Free-to-Play? Halls ist ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel, eigentlich kostenlos. Doch nach einigen Wochen merkt Lola, dass sie bei dem Spiel nicht weiterkommt, wenn sie nicht sogenannte Pässe kauft, mit echtem Geld, 1,99 Euro pro Pass. Wie aber soll sie die bezahlen? Der Spielehersteller macht es ihr leicht mit einer 0900er Nummer. Sie schnappt sich das Handy ihrer Mutter und geht einkaufen, 267 Mal. Damit ist nun wirklich nicht zu spaßen. Mein erster Supervisor meinte schon, die heutigen Handys sind wie Kreditkarten. Wenn euch eure Kinder also eure Kreditkarten oder eure Handys klauen, ist euer Geld weg. Das überrascht mich jetzt aber. Gut, wir klären unsere Kinder über Messer, Säuren im Haushalt, Strom, Autos und Autobahnen und alle anderen Gefahren im Alltag auf, aber wer hätte bitte schon ahnen können, dass wir diese kleinen Racker auch über digitale Transfers aufklären sollten? Die Eltern hatten überhaupt keine Möglichkeit, sich zu schützen. Was hätten sie denn bitte tun sollen? Die Mehrwertnummern bei ihrem Netzanbieter zu sperren? Naja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. zwar könnte der Papa dann nicht mehr die 0190-Nummer anrufen und die Eltern könnten die Verantwortung nicht mehr auf die Videospielindustrie abwälzen, aber bitte, das wäre doch langweilig. Ich frage mich, ob die Eltern inzwischen die Mehrwertnummern sperren haben lassen oder einfach auf den nächsten Skandal warten und dann wieder eine Industrie die Schuld in die Schuhe schieben. Naja, zwar bin ich der Meinung, dass sich Eltern in der Welt zurechtfinden sollten, in die sie ihre Kinder gebären, sprich, sie sollten sich mit der weit verbreiteten Technik auseinandersetzen und über solche Risiken Bescheid wissen und es nicht auf die Schule abwälzen, aber Eltern haben es wirklich schwer und ich hoffe inständig, dass die Firma ihnen das Geld zurückgibt, da sie sonst der Branche mehr schadet, als es ihnen persönlich hilft. Doch was ist denn nun das Problem mit Free-to-Play, wenn ich keine Kinder habe, die mir das Geld klauen? Spiele, die so auf Abzocke basieren, haben es schwer, sich wirklich langfristig auch irgendwie zu halten. Das ist aber genauso in anderen Medienformen gegeben. Früher waren es die Abo-Fallen und so weiter und so fort. Früher waren es die Abo-Fallen. Haben wir das jetzt auf dem Spielemarkt? Schon vor 10 Jahren habe ich meine Schüler gefragt, was es heißt. Entschuldigen Sie, dass ich immer die Schüler nenne. Also es heißt, wenn etwas umsonst ist, haben Sie gesagt, wenn was umsonst ist, muss man nachher bezahlen. Und ich höre, dass also es viele Spiele gibt, die am Anfang umsonst sind, dann gewöhnen sich, also Apps, es gibt offenbar 900.000 Apps bei Apple und fast so viele Apps für Spiele bei Google. Am Anfang ist es umsonst, dann gewöhnt man sich dran, dann möchte man es unbedingt spielen und dann plötzlich kostet es wieder was. Das heißt, sobald ich die Leute an der Angel habe, verlange ich Geld. Das ist schon ein bisschen ein Trick, muss ich sagen. Wir halten also fest, dass man bei Pay-to-Win entweder Geld ausgeben muss, um überhaupt weiterzukommen, oder sich einen Vorteil gegenüber seinen Gegenspieler verschafft. Und je mehr Geld ich investiere, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen jemand anders gewinne. Diese Spiele verschwinden aufgrund ihrer fragwürdigen Zahlungsmethode jedoch relativ schnell vom Markt. Blöd nur für die Spieler, die bereits Geld investiert haben. Hin und wieder kann das Leben schon fair sein. Also nicht in Pay-to-Win-Titeln investieren, vorher informieren. Bei Free-to-Play-Titeln hingegen sollte mir das Spiel ans Herz wachsen und dann werde ich verführt, Geld auszugeben, damit ich keinen Spielfortschritt verliere oder marginale Vorteile erkaufe. Verdammt, die wollen diese Spiele wirklich monetarisieren, so eine Frechheit. Na gut, inzwischen gibt es wahrscheinlich zu jeder App und jedem Spiel 100 Äquivalente mit anderen Bezahlungssystemen, aber man kann doch bitte nicht von mir als volljährigen Erwachsenen erwarten, dass ich zu einem Spiel mit fairerem Bezahlungssystem wechsle. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, in die Selbstständigkeit? Während der eine also bei Free-to-Play-Titeln gar nichts bezahlt und bei Problemen einfach zu einem anderen Spiel wechselt, bezahlt der andere Gamer schon einmal über 100 Euro für ein Spiel und spielt dieses dann hunderte Stunden über Jahre hinweg. Naja, wenn ihm das Geld wert ist, wer sind wir, um ihn zu richten? Bei Kindern bin ich ja eher der Meinung, man sollte ihnen bei Spielen wie Skylanders klar machen, dass sie für dieses Geld, wo sie teilweise schon ein ganzes Spiel bekommen könnten, eben nur diese Figur bekommen. Oder nur diese Welt, oder nur dieses eine Level. Free-to-Play-Titeln wollen sich also überraschenderweise monetarisieren. Doch was ist mit jenen Spielen, bei denen man nur kosmetische Items kaufen kann, bei denen jede Bezahlung eher wie eine Spende ist, bei denen das Bezahlungssystem nicht fair ist, sondern eher sogar gegen die Videospiele-Firma geht? Und ja, davon gibt es eine ganze Menge. Ich finde das, was Sie so sagen, mich gruselt es da, diese mit Krieg in einem solchen Ausmaß zum Spiel zu machen. Ich habe vorhin von World of Tanks gesprochen. Also der Entwickler ist völlig stolz daraus, dass er so ein moralisch einwandfreies Bezahlmodell hat. Und dann gucke ich mir das an und dann sehe ich, bin Jahrgang 41, mich packt das ganze kalte Grausen, wie da die Panzer vor den Ruinen gegeneinander düsen. Das ist jetzt aber wirklich die Höhe. Wenn diese Leute erkennen, dass Free-to-Play dann doch einmal funktionieren kann, dann schießen sie sofort gegen das Spiel. Ich meine, wie kommt ein Spiel mit Panzern dazu, ein moralisch einwandfreies Bezahlungssystem zu haben? Das passt doch gar nicht in unser Weltbild. Bei Computerspielen und Browser-Games gibt es inzwischen die unterschiedlichsten Zahlungsmodelle und viele Eltern, die selbst nicht spielen, tun sich dementsprechend schwer, sich zurechtzufinden. Was ist fair und worauf muss man achten? Doch anstatt Sendungen für das Fernsehen zu produzieren, die den geneigten Zuschauern informieren und helfen könnten, schießen Produktionen von ZDF, ARD und Co. bei jeder Gelegenheit gegen die Videospielindustrie. Was sind eure wichtigsten Regeln und Tipps beim Kauf von Spielen, Add-ons, DLCs und Mikrotransaktionen? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.